Der Konsul Cicero war, wie so viele Politiker, auch deshalb ein erfolgreicher Mann, weil er großartig reden konnte. Unaufhörlich drosch er den Römern seine Klage über den bösen aufständischen Catilina ins Ohr. Quo usque tandem Catilina abutere patientia nostra. Wie lange noch, Catilina, willst du unsere Geduld missbrauchen? Zu Neudeutsch, dieser Catilina nervte, und zwar schon seit Jahren. Mit aller Kraft und Rhetorik hatte der Schriftsteller und Politiker Cicero längst versucht, dem römischen Volk klarzumachen, was der für einen Charakter hatte. Lucius Catilina, von edler Herkunft, war von großer Kraft des Geistes und des Körpers. Sein Sinn war kühn, hinterlistig und verschlagen. Fremdes strebte er an, sein Eigentum verschleuderte er und er entbrannte in Leidenschaft. Er besaß genug Beredsamkeit, aber zu wenig Klugheit. Die höchste Begierde hat ihn ergriffen, sich des Staates zu bemächtigen. Die Sache stimmte. Catilina plante eine Verschwörung. Nicht die erste. Doch niemand hatte Cicero geglaubt. Als der Konsul am 21. Oktober im Jahr 63 vor Christus vor den Senat trat, hatte er endlich Beweise vorzulegen. Die Geliebte eines Mitverschwörers hatte geplaudert. Cicero hatte anonyme Briefe erhalten, die Mordanschläge auf einige hochrangige Politiker ankündigten. Er hatte Nachrichten von Truppenaufstellungen in verschiedenen römischen Territorien erhalten. Dies alles war wohl ein Rachefeldzug von Catilina, der sich in Afrika auf mörderische Weise bereichert hatte, deswegen verurteilt worden und mehrmals bei der Wahl zum Konsul unterlegen war. Jetzt hatte er die armen Teile des Volkes aufgewiegelt und hoffte auf einen Staatsstreich. An diesem 21. Oktober, heute vor 2071 Jahren, machte der Senat endlich kurzen Prozess. Er beschloss den Senatus Consultum Ultimum, den Notstand, und erließ kurz darauf, dass Decretum Tumultus, mit dem Unruhen zu bekämpfen waren. Regierungstruppen schwärmten aus, stießen auf schlecht bewaffnete Aufständische. Catilina selbst, der mit seinem Restheer ins transalpine Gallien entkommen wollte, fiel in der auf beiden Seiten verbissen geführten Schlacht von Pistoria. Die Verschwörung des Catilina und der Krieg gegen ihn ist allemal des ausführlichen Quellenstudiums wert. Es ist die andere Geschichte des alten Roms, das in Schulbüchern gern als philosophisch und vernunftbegabt dargestellt wird. Hier jedoch öffnet sich ihre prekäre Seite. Politik war in dieser Zeit ein mörderischer Kampf, voller Intrigen, Hinterlist und rachsüchtigem Gemauschel. Hinrichtungen waren an der Tagesordnung. Bis heute ist nicht geklärt, ob Catilina in dieser Verschwörung wirklich die Hauptperson war. Und ob der geachtete Konsul Cicero nicht auch allerlei sehr unmoralische Mittel einsetzte, die Historiker streiten sich bis heute. Einer von ihnen, Josef Roth, meint: Die Rede des Cicero vor dem Senat ist ein hervorragender taktischer Zug. So musste es der Konsul in der allgemeinen Angst darauf anlegen, Catilina zum offenen Aufruhr zu treiben. Nur um dem schwankenden Senat vollendete Tatsachen zu schaffen. Heute sprechen wir, scheinbar ganz neu enttäuscht, vom schmutzigen Geschäft der Politik und registrieren Politikverdrossenheit. Hätten wir das Rom von Cicero und Catilina erlebt, wir wären vielleicht ein wenig stolz auf kleine demokratische Zugewinne, allerdings nicht unbedingt moralische.